Ja, ich wische mir gerade die Tränen aus dem Gesicht, weil ich mit zwei Zeitzeugen vom Podstock 2016 jetzt sprechen werde. Normalerweise müssten wir jetzt erstmal das Pustegerät holen und müssten mal gucken, wie wir Atüse noch auf dem Kessel haben. Kai und Klaus sind hier. Ja, seid ihr wieder nüchtern? Ja, so. Ganz ja, genau, also sprichst du mit drei Zeitzeugen, weil der Chris war auch dabei, der mit dir im Raum ist. Ja. Der hat den Ruf vernommen, dass hier was passiert. Ah, okay. Nee, der hat hier ganz alleine abgehangen oder so. Ja, erzählt mal, also das war jetzt irgendwie im tiefsten Hunsrück. Ich muss ja vorsichtig sein. Kai wohnt ja, glaube ich, gar nicht so weit davon weg, ne? Ist das richtig? Nee, nur 50 Kilometer. Aber ist auch noch Hunsrück. Ja, es war Hunsrück. Das Problem war aber nicht der Hunsrück an sich, sondern einfach nur die Lage von diesem Tageshaus. Also es geht ums Podstock 2016 und dieses Tagungshaus, wo wir waren. Das war in einer Senke drin. Also richtig tief. Praktisch im Hundsloch. Ja, war mehr ein Hundsloch als ein Hundsrück. Ne? Und es war halt sehr, sehr schwierig mit Internet und WLAN, obwohl sich der Sebastian Reimers unheimlich viel Mühe gegeben hat. Ja. Gesehen. Also ich habe ein Foto gesehen. Hat der da wirklich so eine Hotspot-Strecke hingebaut oder war das irgendwie so ein Fake? Wie hat der da jetzt wirklich schnelles Internet hingekriegt? Oder also, Internet, ja, oder ob es schnell war, weiß ich nicht. Wie haben das gemacht? Ja, es ging halt, man konnte twittern und so Sachen und das, ja, reichte. Also, ja, aber nur, wenn der Stream nicht läuft. Ja. Ja, die haben halt eben da mit Mobilfunkkarten, also wie du in deinem Handy praktisch hast, irgendwie das Internet halt eben hergeholt, irgendwo im Wald, wo der beste Empfang war, in so einer Schneise oder so, und das Ganze dann mit Richtantennen, ich glaube, das waren so, ich weiß nicht, 500 Meter was von uns weg, und dann mit Richtantennen darunter und dann in WLAN umgewandelt praktisch, so dass jeder nutzen konnte. Ja, die Richtantennen sind schon WLAN-Antennen gewesen. Also okay, gut, ja, weiß ich nicht. Das heißt, ja, das heißt, sind so Ubiquiti Nanostations, so heißen die, und die kommen relativ weit, also nicht so wie den Router, den du zu Hause stehen hast, sondern die haben relativ hohe Reichweite. Ja, relativ hohe Reichweite dafür, aber nur einen ziemlich kleinen Abstrahlwinkel, und dann kannst du halt eben da so gerichtet WLAN-Strecken aufbauen mit. Dann muss ich mir vorstellen, also am Ende dieser Leitung hat irgendwo bald ein mobiler WLAN-Router oder irgendein Smartphone gelegen? Eine LTE-Antenne, und da ist ein bisschen Elektronik hinten dran. Ja, da muss er dann halt da dran und diesen Router. Und irgendwo in der Nähe vom Haus stand noch so ein Router, da ging ein Kabel dran, und der hat das dann auf andere, so kleine Router, wie du sie kennst, im Haus verteilt. Ja, aber da war dann eine SIM-Karte drin, oder was? Ja, mehrere SIM-Karten hat er da wohl gehabt. Ja. Not macht erfinderisch. Ich hatte das nur gesehen. Ich sag, das kann doch nur ein Fake sein. Ich sag, der hat da jetzt die ganze Straße blockiert, und ich meine, das sind ja alles ehrliche Leute, hoffentlich da, aber nicht, dass da nachts einer mal kommt und sich so eine Antenne da wegmops oder so. Oder ist da mal einer Streife gelaufen? Nee, aber so viele Leute waren da, war schon ziemlich abgelegen oder so. Man muss auch wirklich sagen, ich meine, der hat das ja eigentlich in Eigenregie gemacht, und abends ist noch so, sag ich mal, der Hut rumgegangen, und ich muss wirklich sagen, ein Dankeschön an alle Teilnehmer, die da wirklich fleißig, muss man wirklich sagen, da. Ich habe irgendwie eine Zahl von in eine 40 Gigabyte konnte da verballern gehört. Ne? Ja, mal noch ein Euro oder so oder mehr reingeworfen haben, um halt eben dann mehr Bandbreite zu kaufen, weil ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute es jetzt letzten Endes waren. Jeder ist mit seinem Handy, vielleicht auch mit seinem Tablet oder PC drin gewesen und hat da irgendwelche Sachen gemacht. Vielleicht auch der ein oder andere mal einen Podcast noch hochgeladen. Ich weiß zum Beispiel, dass der Ralf vom Nebensprechen noch ein paar Folgen veröffentlicht hat vor Ort. Der Raiden hat ja auch, oder habt ihr... Das hatten wir ja im Hotel WLAN gemacht, also das ging abends erst. Wie weit wart ihr da weg? Ich sag mal so kilometermäßig vielleicht 7 bis 10 Kilometer. Also das war ja in Soarschied und gewohnt haben wir in Soaren, ein Nachbarort praktisch. Und wer von euch hat nicht getrunken? Ja, Micha. Mhm. Ja. Ihr habt ja so eine, also das war ja so eine richtige Vier-Mann-Männer-WG, ne? Das war bestimmt eine spaßige Nächte, oder? Na, ich glaube, da bin ich ein bisschen, wie sagt man bei der Bundeswehr, da sagt man eine Vergatterung, oder? Ich habe nicht gedient. Ja, was nicht für Öffentlichkeit ist, bleibt erstmal okay. Hier. Ich denke, ihr habt viel Spaß gehabt. Ja, es ging schon aber, abends los, am ersten Abend, wie wir dann ins Hotel sind, da hatte ich ein Lachfläche, ich glaube, von 15 Minuten oder so. Ja. Kai, hat bestimmt, Kai ist bestimmt nur ins Bad gegangen und als Klo gesehen oder so. Und ja, es war echt ja, super Stimmung überhaupt. So, ja. Ja, also ich muss sagen, ich war sehr, na, überrascht ist verkehrt. Also man ich bin hingefahren ohne jegliche Vorstellung, was da passiert, aber ich habe noch nie auf irgendwelchen Festivals oder irgendwas so viele Menschen gesehen, die so nett miteinander umgehen, wie das jetzt am Wochenende passiert ist. Und ich war schon auf einigen Festivals. Und das hat mich wirklich umgehauen. Aber jeder war hilfsbereit, jeder hat mitgeholfen in der Küche ja. Oder irgendwie Flaschen wegräumen oder auch wenn du irgendwen mal angesprochen hast. Also alle sehr offen, sehr kommunikativ. Aber das hat mich richtig umgehauen. Ich bin immer noch total geflasht. Es ist eigentlich fast schon zu früh, jetzt drüber zu reden. Und ja, ich mache jetzt ein bisschen Schmus hier, aber also gerade hier die Jungs vom Raidinger, ne? Hier den Kai, den Bobson Bob, den Micha und den Raiden selber kennenzulernen und den Christian hier vom Womokum. Ja. Und die Dotti, muss ich auch dazu nehmen. Dotti auch. Das hat mich sowas von umgehauen jetzt, die paar Tage. Total klasse. Naja, also Micha kenne ich ja nun schon ein bisschen länger. Den Bob habe ich auch schon kennengelernt. Ja, den Kai möchte ich auch schon mal kennenlernen, weil Kai ist für mich in der Podcaster-Landschaft derjenige Mensch, wie hast du gerade selber gesagt, Kai hat die schönste Lache. Finde ich einfach. Ja, danke schön. Das ist jetzt kein Geschleim. Also ich finde das total angenehm. Also wenn ich schlechte Laune hätte, kannst du mir mal so eine Lach-CD aufnehmen? Ja, kann ich mal machen. So so ein Klingelton. Ja, ganz genau. Ja, aber ich kann dann nachher verkaufen, Kai. Ja. Na gut, also über Kai sein. Dieses Abo noch für wie ist das? Jumper oder Abo? Früher ja. Bei den Telefonen gab es doch, wie ist denn das? Wo man diese Klingeltöne runter... Jamba, genau. Der Frosch. Ja, genau. Da gibt's den Planet Kai zum Download. Naja, aber ich muss wirklich... Ich meine, gut, jetzt Raiden, Bobson Bob und habe ich ja alle schon irgendwo kennengelernt, aber zum Beispiel Klaus habe ich auch nicht. Aber Klaus ist so jemand, den will man dann einfach auch mal knuddeln. Ich weiß nicht. Ja, Klaus ja, ist so... Schön. Ohne jetzt da hier irgendwelche... Aber Klaus muss ich einfach da mal in den Arm nehmen und drücken und... Ja, das war sehr schön. Das ist ja. Auch herzlich willkommen bei mir. Ich bin da immer ja, offen ich bin für. Da ja. Auch, also, das hat jetzt ja nichts damit zu tun, wie man sich irgendwie, in welche Richtung man da tendiert. Nein, das ist freundschaftlich. Man hat sich einfach gerne irgendwo. Ja, man kennt sich ja. Hier von der Pott-WG, vom Raucherbalkon halt eben und hat schon so viel miteinander geredet und dann sieht man den mal live und dann ist er wirklich so, wie man sich vorgestellt hat. So, ja so. Und nach knapp 10 Minuten macht man schon dieselben Witze, ne? Genau, und wundert sich, was da los ist. Ja, was ist da los? Ja. Ich sitze man dann neben dem Klaus und denke, den kenne ich auch schon 100 Jahre. Ja. Ist jetzt kein Schmus, aber Hatti, du hast uns gefehlt. Also mir zumindest. Also wenn wir dich noch dabei und den Gerard, ich habe das vorhin auch schon vertwittert, den Gerard noch dabei. Ja, genau. Boah, das Ding hätten wir gesprengt da. Das kriegen wir nächstes Jahr hin. Also spätestens, also ich bin schon angemeldet fürs Podcamp in Essen, das weiß ich. Da wird auch der ein oder andere eintrödeln. Aber nur erzählt er mir, er hat ja jetzt Freitag alle angereist. Also ich weiß, du bist mit dem Christian, mit dem mit dem Auto oder mit dem Wohnmobil? Nee, wir sind mit dem Auto gefahren, der hat ja kein Wohnmobil, der hat seinen Wohnwagen ja fest auf dem Stellplatz, der ist ja Dauercamper. Nee, wir sind mit dem Auto, der hat mich hier zu Hause abgeholt, dann habe ich die Kinder noch schnell aus dem Haus gejagt, die waren mit dem Fernkalender unterwegs Richtung Zoo. Und ja, dann sind wir halt locker flockig losgefahren, Die Fahrerei war elend. Es war viel Stau. Auf dem Hinweg war unheimlich viel Regen. Das war schon relativ anstrengend, aber der Christian hat das sehr souverän. Ich glaube, der fährt auch viel, ne? Weil der ist ja, das weiß ja mittlerweile jeder, der ist ja Dirigent und fährt sowieso nach Ingolstadt zum Proben und quer durch die Welt, um irgendwo Konzerte zu machen. Sehr souverän hingefahren, ja. Und dann kamen wir an und ich brauchte erstmal so 5 Minuten erstmal, ich glaube, wir sind ein bisschen am Auto stehen geblieben, ja, und dann, du kennst ja die, ich sag jetzt mal böse, du kennst ja die Nasen so ein bisschen vom See, so das ein oder andere Foto hast du ja schon irgendwo gesehen, ja, auf Twitter oder irgendwo. Und, ja. Wer war denn der Erste, wo du gesagt hast, jawohl, die Nase kenne ich? Ja, der Erste, der mich begrüßt hat, war der Bobson Bob. Der kam direkt angeflogen, weil wir hatten uns ja jetzt gerade vorher getroffen und dann, glaube ich, ging das in schneller Abfolge der Raiden. Auch so ein, muss ich sagen, also ich weiß nicht, ob er das gern, ist mir auch wurscht, ob er das hört, aber es ist auch so ein Knuddelbär. Ne? Also so auf den ersten Blick, das ist so einer, weißt du, die sind halt nicht zerbrechlich, die Jungs, sondern es war dran, ne? Und dann kam der Kai und dann so nacheinander und ja, bei den anderen habe ich mich dann höflich vorgestellt mit Hallo, ich bin der Klaus Backhaus und dann kam hier und da dieses, ach, du bist das und so, ja, das war nett, das war einfach nett. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann, ich weiß nicht, das war ja irgendwie so mitten in der Pampa, ich weiß, du hattest deine Gitarre mit, dann abends gab es so eine Vorstellungsrunde, die wurde auch live gestreamt, das habe ich gehört. Ja. Da habe ich schon das erste Mal so ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, habe gedacht so, jawohl, jetzt wird der und der vorgestellt und der vorgestellt. Ja, kennst du, möchtest du gerne treffen. Und hinterher gab es dann so ein gemütliches Zusammensitzen am Lagerfeuer. Hast du dann deine Gitarre rausgeholt oder hatte die das Wochenende Feierabend? Die Gitarre habe ich nicht, die habe ich morgens früh mal ein bisschen, habe ich was für mich geübt. Aber die Gitarre war ja in erster Linie mit, weil der Christian vom Umwomukum einen so hervorragenden Vortrag gehalten hat am Samstag um 9 Uhr. Da ja, ging's der war um, wirklich super. Ja, da ging es um Musik, um Atemtechnik, um Sprache, wie man es macht, um Frequenzen, wie Frequenzen harmonieren, wie Frequenzen auch disharmonieren. Und da hatte er mich halt gebeten, die Gitarre mitzunehmen, dass man das so ein bisschen darstellen kann, weil es auf einer Gitarre einfacher geht wie auf der Oboe, die er hat. Und ansonsten habe ich die eigentlich eingepackt gelassen. Ich glaube, ich habe zwischendurch einmal eingegriffen, da war ein nettes junges, ich sage jetzt mal, junges Mädel, die hat auch Gitarre gespielt und die hatte ein bisschen Probleme bei Stand By Me und die Leute wollten es hören, da habe ich mal einmal kurz eingegriffen. Ansonsten war ich ja als Podcaster unterwegs an dem Tag und nicht als Musiker. Ne? Weil Freitagabend nach der Vorstellung habt ihr doch wahrscheinlich gemütlich zusammengesessen und habt, wie war das? Musste jeder sein eigenes Bier mitbringen oder gab es da von diesem... Nein. Nee, du hast ja Vollverpflegung. Du hast ja, genau. Dich da angemeldet, hast den Obolus immer bezahlt, in Anführungszeichen. Und dann war Essen und Getränke waren frei. Was gab's für Bier, Klaus? Es gab Bitburger. Ah, ja, doch, habe ich gesehen. Bitburger und, auf dem Raucherbalkon gab es Augustiner. Ich habe extra ein paar Flaschen eingepackt. Also für jeden, der gekommen ist und mit erzählt hat. Also für fast jeden. Eine hattest du zu wenig. Ja, ich hatte nur sechs Flaschen dabei. Wegen dem Gesamtgewicht. Aber so, der war okay. Es gab, also Getränke, Essen, muss man wirklich sagen. Hut ab an die Jungs und Mädels, die das organisiert haben. Es war wirklich genug für jeden da. Also wer da das nüchtern ins Bett gegangen ist, selber schuld. Also, ja, und wer hungrig ins Bett gegangen ist, war auch selbst dran schuld. Man muss auch sagen, es wurde gekocht vegan beziehungsweise vegetarisch. Ja. Weiß ich jetzt ja nicht genau, wo ich das... Also der Bob ist ja zum Beispiel Veganer. Der hat dort auch zu essen bekommen. Und halt eben ganz normal für uns Fleischfresser halt eben auch und echt super lecker. Ne, also jetzt ja nicht so wirklich echt super. Also Hut ab, muss man wirklich sagen. Wir haben den Chris ja noch hier. Ich weiß gar nicht, den Chris, hat der Chris einen Podcast? Nein, hat er nicht. Ah, okay. Warst du letztes Jahr auf dem Podstock auch schon? Nee, auf dem Podcamp war ich, aber auf dem Podstock war ich noch nicht. Okay, oder haben wir uns vielleicht gesehen auf dem Podcamp. Aber da haben wir uns gesehen, hatte der langhaarige. Okay. Ach so, der Bombenleger. Genau den. Jetzt will ich ja nicht die beiden Labertaschen mal fragen. Jetzt klär du mich mal doch mal auf. Was hat es denn mit diesem Goldbrand auf sich? Ich habe davon im Vorfeld gehört. Ist das Zeug verteilt worden? Gab's das? Ja, das ist verteilt worden, aber ich habe mich da nicht dran getraut. Was ist das? Ist das ein Schnaps? Also hier, Kai. Das ist irgendein Schnaps oder ein Likör, ich habe keine Ahnung. Da muss ich eigentlich Kai fragen, nee. Klaus, trink keinen Schnaps. Kai, was hast du da getrunken? Ich habe keinen getrunken. Was? Bist du kaputt oder was? Ich habe Maggi aus dem Schnapsglas getrunken. What? Ja. Die magische Maggi-Flasche vom Herrn. Ich glaube, freitags hatte ich drei Brombeerfalter. Ja, der Daniel von Brombeerfalter hatte Maggi, große Maggi-Flasche mitgebracht und die haben wir uns mal da schön eingeflößt. Was war drin in der Maggi-Flasche? Naja, was wird so in der Maggi-Flasche drin sein? Er ist schlau, der Hatti, da kommst du nicht raus aus der Nummer. Naja, der Daniel hatte schon im Vorfeld, weil bei Daniel ist ja bekannt, dass er auf gekochten Eiern Maggi isst oder so, ne? Ja, ja. Und da ich ja lieber Hatti 5 Jahre mal im Saarland gewohnt habe, mittlerweile wieder in Rheinland-Pfalz, hat er mich gefragt, machst du den Gag mit hier, Schnaps aus der Maggi-Flasche, er kauft hier Jägermeister oder so und macht er da rein, sag ich, ja klar, natürlich, hab zwar nicht vor, mich da am Potstock zu besaufen oder so, aber klar, mache ich mit. Naja, ich habe mich nicht besoffen, aber ich denke mal, einen im Tee hatte ich auch dann am Freitagabend. Jo, wer nicht? Und da gingen die Augen schon groß, als Daniel die große Maggi-Flasche auspackte und wir uns da einen eingegossen haben. Ja, das war cool. Habt ihr Lagerfeuer gemacht oder drinnen gesessen, draußen? Ich weiß ja nicht, wie war das Wetter bei euch? Du, überall haben da vor der Tür Sitzmöglichkeit, drinnen war Sitzmöglichkeit, vor der Bühne. Das hat sich alles eigentlich super verteilt und man ist mal dahin, ja. Ja, so ein bisschen wie so eine Messe oder so wie sag ich jetzt mal, beim CCC, da. Also ganz, ganz in klein. Ich weiß, der Chris wird mir gleich in den Rücken fallen. Ich weiß, der kommt da aus der Ecke irgendwo. Aber du konntest halt überall mal hingehen. Und du hast halt die Leute gesucht, wo du mal Hallo sagen wolltest. Dann konntest du Hallo sagen ein bisschen und dann konntest du auch wieder weg und irgendwo anders hin. Das war ganz nett. Okay. Also das war jetzt nicht so eine Klickenwirtschaft. Also du hast ja schon gesagt, alle haben sich verstanden. Ja, das schon. Und ja gut, was heißt Klickenwirtschaft? Du hast schon ein bisschen... Du merkst natürlich in so einer Gruppe, das ist aber überall so. Ja. Du siehst, welche Leute sich sowieso schon kennen. Du siehst die ganz neu sind, die musst du irgendwie ein bisschen mit reinnehmen. Du kennst die so ein bisschen für sich sein wollen, die lässt du halt einfach für sich sein. Und aber alles in allem halt harmonisch, ne? So im Großen und Ganzen hast du halt gemerkt, okay, ihr seid alle bekloppt, weil ich habe noch nie so viel Zooms auf einen Haufen gesehen wie in den letzten 48 Stunden. Also ich glaube, irgendwo hat es immer. Und der ein oder andere hat versucht dann heimlich, da lief dann irgendwie Auphonic oder was auf dem Handy. Ich meine, wir sind ja Podcast, wir sind nicht doof, wir sehen das ja, wenn da irgendwas ausschlägt auf dem Ding. Ne? Ich glaube, der Ralf vom Nebensprechen, der hat hier und da auch so mit iPod oder was hat er aufgenommen? Irgendwie ja, hat er da irgendwie, ja. So ein iPod. Die Folgen sind ja auch schon raus, aber ich sag ganz ehrlich, ich habe damit gerechnet und das, was ich sage, kann man eh veröffentlichen. Es ist ja wurscht, ob ich das hier auf dem Balkon sage oder da live, das ist ja egal. Ich habe ein Foto auf Twitter gesehen, da muss ich den Keimer fragen, sag mal, habt ihr so eine Groupie-Zeltlandschaft vom Raidinger gehabt oder was war das? Irgendwie so eine Fanclub-Base oder was war das? Na klar. Na klar. Eigenes Zelt. Groupies waren natürlich da, ja, ist ja klar, wenn Raidinger auf der Bühne ist, sind die Groupies nicht weit. Ich fand das so lustig. Da hat sich Dotti und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Silke. Mini Lancelot heißt, aber ja, Silke. Ja, Silke. Die haben sich halt eben Spaß gemacht, haben ein Schild vor ihr Zelt gestellt und fand ich richtig super. Also richtig klasse. Nochmal, vielen Dank dafür. Wie lange habt ihr denn gemacht, Freitagabend oder Samstagmorgen? Ach, ich du. Ich hatte drei Maggi im Kopf, ich habe nicht mehr auf Uhr geguckt. Also Freitagabend war auf jeden Fall länger als jetzt Samstagabend. Weil dann hast halt eben gemerkt, irgendwann ist zwar Feierabend. Wir haben, ich sag mal, von Freitag auf Samstag auch nicht mehr viel geschlafen oder so. Ja. Also Samstagmorgen gab es dann Frühstück und um 9 Uhr ging das gleich los mit der ersten Podcast-Session, ne? Also um 9 Uhr war auf der großen Bühne, ich muss lachen, also auf der etwas größeren Bühne war Sunday Morning und Parallel dazu lief der Workshop vom Christian. Okay, ja. Das heißt, ja. Sunday Morning hast du nicht gesehen, ihr wart beim Christian? Ja, ja, ich muss ja mitmachen. Dann waren die don't Talk Dirty To Me, hätte ich bald gesagt, die waren, glaube ich, danach dran, ne? Talk Dirty To Me waren, glaube ich, danach, ne? Die, na gut, das lief ja parallel, also nicht nacheinander. Die, das, was auf der Bühne passiert und in dieser Anführungszeichen. Ach so, das eine wurde ja gestreamt und das andere nicht, ne? Genau, ja, das passiert ja auch an zwei verschiedenen Orten, ne? Und ja, wenn du bei dem einen warst, konntest du halt eben bei dem anderen nicht dabei sein, wie das halt eben so ist. Ja, und jetzt um 11 Uhr kam der Raucherbalkon. Das habe ich ja versucht, krampfhaft zu hören. Ich war ja auf dem Weg nach Hannover mit dem Zug auf dem Maschsee-Fest. Mhm. Also trinktechnisch war ich voll dabei. Also da kann ich ganz gut mithalten. Ich konnte leider nicht viel hören, weil ich manchmal immer nur Edge hatte und so. Klaus war erst alleine da und hatte sich, glaube ich, warte mal, den Ralf habe ich gehört, den Dennis von den Tonscherben habe ich gehört, den Raidinger hat er sich geholt. Aber dann war vorbei. Was lief da? Ach, Klaus ist gerade weg. Schade. Hast du das gehört, Kai? Wo, was lief da nochmal? Sorry. Der Raucherbalkon. Ja. Die Session vom Raucherbalkon. Ja, genau. Wer war da alles? Also ich hatte, wie gesagt. Oh Gott, jetzt fragst du mich. Also Klaus hat da wirklich einige Leute auf die Bühne gerufen. Ich glaube, da war der Ralf dabei, da war mal der Raiden dabei, da war die Lara, also die Auslandsschweizerin zum Beispiel. Okay. Chris, hast du auch irgendwo mit gepodcastet? Nee, ich habe mich zurückgehalten. Ah, okay. Ja, ich gehe da eher sparsam mit um. Ja, wir müssen das jetzt auch exklusiver. Wir müssen die Nummer jetzt alleine durchbringen. Klaus, sein Nächste kommt, die hat ihn noch nicht gesehen, aber ich denke, das kriegen wir jetzt noch hin, wir drei. Ja, und ihr habt ja auch euren Raidinger gemacht und habt die Raidinger-Folge auch relativ schnell rausgehauen, ne? Ja, Raiden hatte seinen Laptop dabei und die haben das mitgeschnitten halt eben, ja. Und Raiden hat es dann abends im Hotel im WLAN dann noch hochgeladen. Und ja, und abends war da nochmal gemütliches Beisammensein oder ja, nicht so lange hast du ja gerade erzählt, das wäre ja ein bisschen zu stressig geworden, ne? Ja, es ist halt eben, ja, ich meine, das ist schon ein langes Wochenende und da bist du doch irgendwie immer, ja, wie soll ich sagen, ja, bist immer irgendwo und du hast ja eigentlich keine Pause oder so. Ich meine, du sitzt zwar da nur so, aber weißt ja, also ich meine, ich kann es nur von mir sagen, also wenn ich jetzt da drei Tage am Zelten bin oder so, dann bist du, irgendwann kommt dann immer ein Tiefpunkt oder so, ne? Ja, der schlaucht rein. Ja, schlaucht halt eben schon, weil du doch immer irgendwie. Ja, gestern Abend war extrem gediegen. Ja. Aber es war schön, trotzdem. Jo, war also wirklich, ja, super schön. Ja, Klaus ist gerade weg. Mich hätte ja mal interessiert, Chris, wo hast du denn geschlafen? Hast du zufällig in dem Gebäude da geschlafen? Nein, ich habe in meinem eigenen Bett geschlafen. Okay. Da ich nur 15 Minuten von der Location weg wohne, okay. Bot sich das einfach an. Ja, weil Klaus, der hatte irgendwie kurzfristig da noch irgendwie eine Unterkunft gekriegt. Hätte mich jetzt mal interessiert, wie das denn da so war. Oder habt ihr von irgendwelchen Leuten was gehört, die gesagt haben, nee, geht gar nicht oder war okay? Na, also das waren mehrere Räume wohl. Also ich habe mir jetzt da nicht alles angeguckt. Die Räume wurden alle nach irgendwelchen Podcasts bezeichnet. Ich weiß zum Beispiel, dass der Klaus im Raidinger-Raum geschlafen hat. Und ich weiß jetzt ja nicht, wie viele Betten da waren oder so. Also man muss, ja, es standen halt eben Betten. Du hast dann deinen Schlafsack oder deine Bettdecke mitgebracht. Es waren mehrere Toiletten verteilt in dem Gebäude. Ich glaube, auf jeder Etage war mindestens eine Toilette für Herren sowie für Damen mit Dusche und so weiter. Also schon richtig gut gemacht eigentlich. Ja, dann gab es noch die Möglichkeit, draußen zu zelten. Das haben auch einige Leute gemacht. Ja. Also ich hatte spaßeshalber einfach mal geguckt, wenn ich angereist wäre, die Anreise dahin mit dem Zug ist also eine absolute Katastrophe, habe ich festgestellt. Also das ist ja, also ich hätte Frankfurt-Hahn fahren müssen und dann hätte ich 12 Kilometer zu Fuß gehen müssen, weil da gibt's noch nicht mal eine Busverbindung hin. Da ja gut, aber so, die hatten schon einen Shuttle angeboten. Also der Daniel, ach so, ja, der Brombeerfalter hat einen Shuttle angeboten, der hätte dich dann in wo, was ist das nächste Größe? Kirchweiler oder was, ne? Frankfurt-Hahn hatte ich gehört. Kirchweiler oder Frankfurt-Hahn, wo halt die Busse halten, da ist der große Busbahnhof, da ist er hingependelt. Genau, Kirchberg war es, nicht Kirchweiler, sorry, ja. Ist das eigentlich genutzt worden? Hat er jemand abgeholt wirklich von da? Oder? Ja, ich weiß, also vor allen Dingen donnerstags. Wir waren ja schon donnerstags da, weil, wie gesagt, halt wir direkt daneben wohnen und dann zum Aufbauen hingegangen sind. Der ist da oft hin und her gefahren und auch am Freitag noch, wo ich gesehen habe, dass er immer Leute im Bus drin hatte. Ja. Ach Klaus, du bist gerade wieder das da. Ist auch toll. Ja, ich kann, ja. Weil du hast ja in dem Gebäude selber geschlafen. War ja. Das okay für dich oder wurde gesagt, dass, nee, geht du, gar nicht? Du, das war auch sehr gut organisiert. Es gab einen ganz großen Schlafraum, ne? Aber du wurdest direkt gefragt beim Reinkommen, hast du irgendwelche komischen Schlafgewohnheiten, brauchst du irgendwie was Besonderes? Und ich war ja mit dem Christian da vom Womukum und wir beide so unisono, es könnte sein mit 2-3 Bier, dass wir schnarchen. Und dann gab es ein Schnarchzimmer und alle Zimmer sind benannt worden nach Podcasts. Das ja? Hat der Kai schon erzählt, ja. Du hast im Redinger geschlafen. Genau, wir waren im Redinger. Hat der Kai auch schon erzählt, dass ich das Ding umbenannt habe? Nein. Nee, in Ratzinger. Mitbekommen. In Ratzinger. Ratzinger.de. Weil es war. Aber pass auf, die Idee ist super, weil, pass auf, wenn du mit 16 Mann in einem Zimmer und du weißt, oh, vielleicht schnarche ich und dann hast du irgendwie blöd, ne? Und dann schläfst du vielleicht nicht gescheit, vielleicht schnarche ich oder was. Und da war ganz klar, pass auf, das ist das Schnarchenasenzimmer hier, ne? Alle rein, wir schnarchen alle und wer ein Problem damit hat, ist selber schuld. Und wir haben allesamt sehr, sehr gut geschlafen. Wunderbar. Ratzinger. Sag ich mal, also die Besetzung kann ich gerne sagen, wer da mit drin war. Also die, wo ich kenne. Es war halt der Christian vom Umwomukum, der Volker vom Selbstgesprächler. Dann war, glaube ich, einer von Sunday Mornings war noch dabei. Und ein Dave, der ist aber Hörer. Der ist kein Podcaster, noch nicht. Und das war okay. Das war okay. Und das Ego? Geklappt. Ego schnarcht nicht, habe ich gehört. Ego schnarcht nicht. Das würde ich auch komisch anhören, wenn das Ego schnarchen würde, ja. Oder? Ja. Und der Volker ist halt völlig deillusioniert. Ist das richtige Wort? Ja. Keine Ahnung, was du uns sagen willst. Ja, dass das Podcast Versuchslabor tatsächlich schläft zwischendurch. Ach so, ja gut, das kann man verstehen, ja. Ja. Tatsächlich, es schläft. Das glaubt einem ja auch kein Mensch. Ja. Und heute Morgen, was war heute Morgen? Großes Aufräumen und dann Abreise oder wie lief das dann? Nö, heute Morgen war eigentlich großes erstmal Tschüss sagen, letzten Endes. Also es gab Frühstück um 9 oder um 10, weiß ich, habe ich nicht. Ne, um 9 gab es Frühstück. 9, ja. So. Und dann weiß ich nicht, ich habe mich schweren Herz vom Kai und vom Bub verabschiedet. Und ja, wir sind dann um 10 losgefahren, weil das ist schon ein Ritt dann hier runter. Und ich weiß, was dann noch im Nachfeld gelaufen ist, da war ich dann nicht mehr dabei. Da habe ich nur so dran gekriegt. Aber ich glaube, dann ist nur noch mal so ein Feedback-Runde oder weiß ich nicht, was sie gemacht haben. Ja, dann gibt's ja das nächste große Treffen dann nächstes Jahr in Essen beim Podcamp. Ich glaube, dann ist noch der Kongress in Hamburg dieses Jahr, wo der ein oder andere Podcaster hinfährt. Hat man schon Stimmen unken gehört, ob es ein Podstock 2017 geben wird? Unken habe ich noch nichts gehört, aber ich gehe mal davon aus. Da gehe ich auch fest von aus. Das wird's auf jeden Fall geben. Aber ob es die gleiche Location wird, das weiß wahrscheinlich noch keiner so genau, ne? Das muss man jetzt wahrscheinlich im Nachhinein erstmal abwägen, ob es das jetzt okay war oder nicht. Genau. Ja, denke ich schon. Ja, also ich wäre gekommen, bei mir passt es zeitlich nicht, aber ich habe von dem einen oder anderen Podcaster gehört, die gesagt haben, nee, das ist mir einfach zu abgeschieden. Ja, naja. Muss man mit leben, glaube ich. Ja, ich meine, du kommst ja dahin, um die Leute zu treffen, genau. um vielleicht was mitzunehmen, was andere, wie andere was machen. Zum Beispiel habe ich jetzt damit genommen, dass ich ja beim nächsten Podcast mal im Stehen podcasten werde. Und dafür komme ich ja daher und dann ist mir das egal, ob das jetzt in der Stadt ist oder irgendwo in der Walachei. Weißt du, ob sich eventuell neue Podcast-Projekte bilden werden? Hat man da was gehört? Da bin ich jetzt überfragt, ob sich da was. Aber ich denke mal, ja, da hat sich schon. Ich meine, du hast mal mit dem gesprochen, Da wird schon vielleicht was Neues mal irgendwo aufkommen oder so. Ich bin, worüber ich jetzt einmal gespannt bin, sind die ganzen Podcasts, die da aufgenommen wurden. Also ich hoffe, dass das wird irgendwo veröffentlicht, weil ich hatte vorhin Klaus beim Telegram geschrieben, aber das ist auch nur so ungesundes Halbwissen. Es gab doch dieses Jahr diesen The Day of the Podcast, ne? Gab's doch mal. Ja, ja. Aber ich wüsste nicht, dass eine dieser Folgen irgendwo veröffentlicht worden ist. Oder ich hab's nicht mitbekommen. Hast du da was mitbekommen? Nee, habe ich auch nichts mitbekommen. Aber was ich mal vielleicht dem Branko, der ja Veranstalter ist, Ich hatte zum Beispiel mal angeregt, dass man vielleicht eine OPML-Datei machen kann mit den ganzen Podcastern, die auf dem Podstock waren. Dann bekommst du ja sowieso mit, wenn die was über Podstock veröffentlichen. Ich meine, du hast natürlich auch Podcaster kennengelernt, deren Podcast du noch nicht gehört hast und deren Podcast jetzt halt eben mal in meinem Catcher drin ist, weil ich ihn gesucht habe mittlerweile und oder zumindest mal irgendwie die ganzen Podcaster auf der Podstock-Seite, gut, die sind ja aufgelistet praktisch, ja. Und dann, ja. Gucken, also zumindest, dass die Session, dass die halt zumindest mal veröffentlicht werden, weil, Du meinst jetzt, was auf der Bühne passiert ist, zum beziehungsweise Beispiel, ja. Ja, das in dieser Werkstatt, in Anführungszeichen, ja. Weiß ich nicht, ob die alles mitgeschnitten haben, das kann ich ja nicht sagen, dann, weiß auch nicht, ob der Klaus ist. Also wir den Rating hatten wir mitgeschnitten und ich weiß auch, dass der Christian vom Uvomicum auch seine ja, das ist ja ziemlich cool, wenn das, also wenn ihr habt es ja gesehen, wenn ihr sagt, das war wirklich gut, ja, dass jetzt also zumindest das Anlass für dich ist, dass du jetzt das dass es ja, jetzt, ich mal, jetzt dass, mal, ich meine, ja, dass du es jetzt mal im Stehen machst. Ja. Ja, ja, so ist schon was anderes. Du hast es richtig gemerkt. Er hat ja Oboe gespielt und wenn er dann im Stehen gespielt hat, das ging viel besser. Weil wenn du halt eben sitzt und ich weiß ja nicht, wie ihr da sitzt. Also ich versuche mich schon da ein bisschen aufrecht hin, so, aber man kann ja auch, sage ich mal, die Lümmelhaltung annehmen und sich hier hinfläzen und dann hörst du dich halt eben wieder anders an. Okay. Na, ich höre mir das auf jeden Fall mal an, wenn er das aufgezeichnet hat oder so. Ja, ich denke mal, der Christian wollte es veröffentlichen, ja. Ach, siehst du, haben wir ganz vergessen. Wart ihr dabei? Wie war Puerto Partida live? Das ist eigentlich immer ganz toll live. Ich habe das schon mal gesehen. Das habe ich leider, nee, da waren wir anderweitig unterwegs. Ja. Ja, Mensch, dann, Klaus kann jetzt mal wieder nicht Tschüss sagen. Der ist gerade mal wieder zu seiner Familie, aber ich denke mal, wir haben eine kleine Aufnahme gemacht und konnten mal so ein bisschen Einblick in Podstock geben. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank an Chris und an Kai. Jo, gerne doch. Ja, danke dir, Hatti. Tschüss. Jo, ciao, ciao.